Wie kann denn das aussehen? Heiraten, ein Kind taufen oder segnen, ohne dass man die Kirche ins Boot holt? Wir haben wirklich lange überlegt, hey, wie machen wir das? Und in der Kirche war wie ganz schnell klar, das kommt wie nicht in Frage. Und dann haben wir gewusst, okay, es ist etwas, was dann vielleicht an dieser Location stattfinden soll, und haben uns so ein bisschen informiert. Und habe dann wirklich ein bisschen schlau gemacht und bin dann auf das Thema freie Trauung gekommen. Das ist Sarah. Sie und ihr Mann haben sich eben für eine freie Trauung entschieden. Wie ihr perfekter Tag ausgesehen hat, das erzählen sie uns dann noch. Für diese Folge wollte ich unbedingt auch noch Leute erzählen lassen, die selber schon eine freie Trauung oder Segnung gemacht haben. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe den Kontakt von Sarah und Cyril bekommen. Die beiden wohnen in Zürich und haben sich im 2022 das Ja-Wort gegeben. Und in den gleichen vier auch noch ihren zweiten Sohn getauft. Wie das gekommen ist, das erzählen mir die beiden an einem Dienstagnachmittag im Atelier von Sarah, mitten in Zürich. Schön, bist du da. Ich bin Sarah, ich werde jetzt dann 35. Wir haben zusammen zwei ganz tolle Jungs und ich arbeite als Fashion-Designerin und Dozentin hier in Zürich. Ich bin Cyril, nicht mehr 35. Alter bleibt geheim. Ich bin selbstständig, habe eine kleine Vermögensverwaltung im Finanzbereich und auch Teilzeit Papi von diesen zwei Jungs, die nicht in die Kita gehen. Sprich, wir teilen uns das Ganze ein bisschen auf und arbeiten beide dadurch Teilzeit. Wie gesagt, die beiden haben im September 2022 geheiratet und auch gerade ihren Sohn getauft. Mich nimmt es Wunder, wie ist es gekommen, dass sie sich für eine freie Trauung und Taufe entschieden haben und das nicht klassisch im kirchlichen Kontext gemacht haben? Für uns war mega klar, dass wenn wir heiraten, machen wir ein grosses Fest mit unseren Liebsten, mit unserer Familie und Freunden. Und dann war klar, es braucht irgendeine Zeremonie. Und wir sind beide jetzt nicht so religiös, dass wir wirklich in die Kirche gehen. Und ich habe einen reformierten Background und bin schon auch so ein bisschen religiös aufgewachsen durch meine Grosseltern. Und wir haben wirklich lange überlegt, hey, wie machen wir das? Und in der Kirche war wie ganz schnell klar, das kommt wie nicht in Frage. Und dann haben wir gewusst, okay, es ist etwas, was dann vielleicht an dieser Location stattfinden soll, und haben uns so ein bisschen informiert. Und habe dann wirklich ein bisschen mich schlau gemacht und bin dann auf das Thema freie Trauung gekommen. Schnell war für die beiden klar, eine freie Trauung passt zu ihnen. Weil auch der Cyril hat heute keinen speziellen Bezug zu der Kirche. Also ich kann das mal öffentlich machen. Ich war sogar Ministrant in meinen absoluten Jugendjahren. Nein, ich bin also katholisch, nicht in dem Sinn aufgewachsen, dass man das zelebriert hätte oder nicht. Das ist einfach so gewesen. Und ja, ich glaube, wir sind beide gleich, dass wir irgendeinen Glauben pflegen und das Gefühl haben, dass da etwas Höheres noch rum ist. Aber gerade ich, wo eben römisch-katholisch war, bin ich mich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr mit dem identifizieren oder alles, was da abgeht, als komplett an der Zeit vorbei betrachten. Ich bin mittlerweile auch austreten aus der Kirche. Ja, und das, so ist das entstanden, dass man gleich ein christlichen oder einen religiösen Rahmen oder ein wollen, aber wirklich etwas ganz Freies. Und es hat auch zur Location gepasst. Das war so eine Ruine in Morgote, wo da über dem See gewohnt hat. Und ja, es hat wie zusammengepasst. Sarah und Cyril haben sich dann auf die Suche nach einem Zeremonienleiter gemacht und sind ziemlich gleich auf den Primo Cirincione gestossen. Zuerst hatten sie schon ein bisschen Bedenken gehabt, weil er eben eigentlich auch Pfarrer ist, sagt Sarah. Wir hatten ein bisschen Angst gehabt zuerst, dass es dann doch so sehr traditionell kirchlich wird, weil er halt ein Pfarrer ist und einen starken Glauben hat. Und wir haben uns sofort auf Anhieb verstanden und es hat wie mega gematcht. Und er ist eigentlich ein Freund mittlerweile von uns. Und wir haben wie gewusst, hey, das wird so stimmen für uns, und haben uns dann darum für ihn entschieden und dann wie gemeinsam eigentlich die Zeremonie können gestalten, was auch schön war. Ja. Der Cyril hat schon gesagt, ihren grossen Tag haben sie im Tessin gefeiert, bei einer Ruine mit einem schönen Garten. Der Sarah, ihre Augen fangen an zu leuchten, wenn sie davon erzählt. Es ist so eine alte Burgruine, die wie so einen offenen Garten hat. Das ist eigentlich, also ich finde so, das Schöne an dieser Location ist der Garten. Und es hat so einen ganz einen alten Baum. Und die Trauung hat wie unter dem Baum stattgefunden. Ja, es war schon dann irgendwie so ein bisschen klassisch gewesen, dass Cyril dann schon da vorne war und hat auf mich gewartet mit unseren Kindern zusammen. Und mein Papi hat mich dann zu ihm gebracht. Ja, ist eigentlich sehr klassisch, oder, wie man es macht. Aber ich habe den Moment auch mega schön gefunden für mich und meinen Vater. Das ist wie so etwas, das hätte ich jetzt nicht missen, glaube ich. Und wir haben auch wunderschöne Bilder, wo wir uns immer noch mega fest freuen darüber, dass wir das haben können so zusammen machen. Und da hat er mich ja dafür begleitet und am Cyril übergeben. Und der Primo hat uns dann dort empfangen und die Trauung gemacht. Mit unseren Freunden und Familie, die dort gehockt sind. Ja, das war wirklich schön. Klingt wunderschön. Wenn ich das Sarah so zuhöre, fällt mir aber auf, dass es an ihrem Hochzeit ja doch auch viele traditionelle Elemente drin hat. Zum Beispiel, dass sie mit ihrem Vater zu laufen ist und er sie im Cyril übergeben hat. Mich nimmt Wunder, wie war es denn bei der Traurede? Hat die auch gewisse traditionelle Elemente drin gehabt? Immerhin ist der Zeremonienleiter ja auch ein Pfarrer. Er hat schon einzelne traditionelle Elemente, eben wie man es von einer klassischen kirchlichen Hochzeit kennt, hat er eingebaut gehabt. Aber so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, also wirklich sehr wenig. Er hat sehr, sehr viel aus dem Leben erzählt, eigene Beispiele erzählt. Er hat unsere ganze Geschichte aufgenommen, wie wir uns kennengelernt haben, wie sich das weiterentwickelt hat. So ein paar lustige Episoden hat er wirklich also lebhaft eingebaut. Er hat seine Partnerin noch mit einbezogen. Also, nein, es ist, ich würde sagen, es ist der grösste Teil ist einfach so gespickt von Geschichte, wie er sie wahrgenommen hat und wie wir ihm sie erzählt haben, wie wir zusammengekommen sind. Und eben, wir hatten dann ja schon Kind gehabt, wie das alles, unsere Geschichte dann eigentlich aufgegriffen, gespickt mit seinen Lebenserfahrungen oder so ein bisschen Geschichten aus dem Alltag aus irgendwie. Und das ist eigentlich der grösste Teil von der Trauung gewesen. Mhm. Er hat ihn schon offiziell gefragt, ob ich das möchte. Mhm. Und lustig war noch, er hat uns das wie offen gelassen und hat gesagt, auf die Frage mit «Ja, ich will», ist es wie uns überlassen, wenn wir sagen, ja, mit Gottes Hilfe oder einfach «Ja, ich will». Und ich habe das irgendwie mega respektvoll gefunden, weil das wie ja, wie unsere Entscheidung soll sein, ob man das möchte so nennen oder so nennen. Und ich habe das wirklich gut gefunden von ihm. Ja, also allgemein, er hat uns wirklich eine Trauung geschenkt. Also vor dem Hintergedanken, sie soll so sein, wie er es gerne hätte. Und nicht so, wie ich das Gefühl habe, dass das doch gut wäre für euch. Mhm. Oder so, wie ich mir das vorstellen würde. Oder ich möchte jetzt meine Botschaft noch mit einbringen. Also das ist wirklich überhaupt nicht so. Es war so etwas Persönliches gewesen. Und wir sind nachher rausgelaufen und gesagt, ja, genau so hätten wir das uns gewünscht. Jetzt hättet ihr ja eigentlich auch einfach können zivil Trauung machen. Oder wenn man nicht in der Kirche will, kann man sagen, ja, standesamtlich, lange getochtet, hat man auch das Ganze mit unterschrieben und kann man nachher schön essen. Warum haben die gefunden, es braucht gleich noch so ein bisschen eine Art, ja, eigentlich schon ein Ritual, oder? Ja, ich glaube, ganz ehrlich, also wenn wir jetzt Kind nicht schon gehabt hätten und Taufe eigentlich, also für uns ist klar, dass wir beide taufen möchten und Taufe vom zweiten eigentlich angestanden wäre, ja, ich glaube, wir hätten es auch gemacht, vielleicht ein bisschen in einem anderen Rahmen, aber das ist sicher ein Hauptgrund gewesen, dass wir wie so vor uns ein Kind, ob sich dann erinnern mögen oder nicht, aber den Rahmen eigentlich geben wollen und das Gewicht eigentlich unserem Ja-Sagen geben wollen. Das war eigentlich sicher der Haupttreiber gewesen. Und das andere, ja, dass wir schon das Gefühl haben, dass da jemand rum ist, der noch über uns steht, in welcher Form auch immer, und dass das doch ein Teil sein soll, jetzt auch von dem Ja-Sagen. Aber ich glaube, ohne Kind hätten wir es uns wahrscheinlich noch mal überlegt. Der Cyril hat es gerade erwähnt. Die Taufe vom jüngeren Sohn ist angestanden. Warum war es Ihnen dann wichtig, Ihre Kinder zu taufen? Das ist noch lustig, so eine Diskussion, die wir oft führen, auch so im Freundeskreis. Das ist so ein Thema, das irgendwie beschäftigt. Taufen wir heute Kind noch oder nicht? Ist es nötig oder nicht? Ich finde, wie es ist wie so ein Fundament, das wir ihnen mitgeben können. Und was sie nachher daraus machen, können sie wie selber entscheiden. Natürlich können sie auch nachher im Nachhinein noch irgendwie eine Religion beitreten und dich taufen lassen. Aber ich finde, es ist so ein Willkommenheissen im Leben für mich. Und ich finde die Werte und die Rituale etwas Schönes, wenn man heute auch die Möglichkeit hat, sie so zu gestalten, wie sie für einen stimmen und nicht genau so muss ausführen, wie man es irgendwie sollte oder schon immer gemacht hat. Und dann finde ich es einfach etwas unglaublich Wertvolles, was wir ihnen mit auf den Weg geben können. Und dass sie die Hochzeit und die Taufe miteinander kombinieren, ist für Cyril und Sarah ziemlich schnell klar gewesen. Ja, es war noch lustig, wir haben uns das wirklich so hin und her überlegt, wenn wir es überhaupt so machen, nehmen wir wie so den Wert von seiner Taufe, wenn wir das wie alles in einem machen, oder ist es wie schön, wenn man das kombiniert, wir haben wirklich hin und her gewährleistet, wenn wir das für ihn auch schön gestalten können. Und haben wie gefunden, hey, nein, es ist eigentlich so etwas Cooles und so etwas Schönes. Wir haben das dann auch offiziell in unsere Hochzeitseinladung reingenommen, dass das Teil von dem Fest ist, auch an Maria seine Taufe. Und es ist dann wirklich schön gewesen. Wir haben zuerst Trauung gehabt, und dann wie so das abgeschlossen und nachher noch seine Taufe. Und auch das hat der Primo so persönlich gestaltet und so herzig. Und auch Gotti Götti mega schön mit einbezogen. Die haben beide auch noch dann etwas gesagt. Und ja, es war für uns genau gleich emotional gewesen. Irgendwie, wir gefühlt einfach nur durchgeheult. Es ist wirklich... Ja. Aber es ist schon so. Wir haben ja Wedding Plannerin gehabt, wie man das heutzutage hat, oder? Gut, es war auch der Distanz geschuldet, dass es im Tessin war. Da haben wir nicht alles selber vor Ort organisieren können. Aber ich weiss noch, sie hat also gesagt, nein, es geht doch, das ist euer Tag, es geht stimmt. Um euch und so, dann machen die Taufe ein anderes Mal. Und wir haben gefunden, nein, wir sind eine Familie und das gehört dazu. Und für euch war das völlig außer Zweifel gewesen, dass das nicht auch ein Teil von dem Tag ist. Und ja, also ein gleichwertiger Teil sogar und mit dem Grund, wieso wir die Trauung so machen. Sarah und Cyril haben ihren grossen Tag genau so feiern, wie sie sich das vorgestellt haben und so, wie es zu ihnen passt. Es klingt nach einem wunderschönen, perfekten Tag, den die beiden mit Freunden und Familie haben dürfen feiern. Und das bestätigt mir auch der Blick ins Fotoalbum. Jetzt auf diesem Viertel sieht man, dass du, Sarah, etwas schwätzisch und der Cyril muss, glaube ich, brüllen. Ist das ein Traufversprecher? Was redest du da? Ja, das war ein Traufversprecher, das wir uns selber gegeben haben, also vorher formuliert und dann einander gegeben haben. Das habe ich auch so etwas Schönes gefunden, weil manchmal ist das wie, also so ein bisschen vorgegeben, man sagt es wie nah und durch das haben wir so die Chance gehabt, uns nochmal mega können sagen, warum, oder? Und ja, ich will es wirklich mega fest und aus diesen und diesen Gründen. Und ja, das ist, ich habe das emotional gefunden. Das ist ja, hat viel gebrüllt. Ja. Du auch, oder ist er auch? Ich sowieso. Ja. Sehr emotionale Momente. Ja, und es ist halt wirklich auch so, weil unsere Kinder auch bei uns auf der Schoss dabei sind. Das macht es halt auch nochmal emotionaler. Also, sobald unsere Kinder im Spiel sind, ja, dann sind die Emotionen gerade nochmal viel grösser, habe ich das Gefühl. Also, es verstärkt einfach das Gefühl noch mehr. Und wie ist das für euch heute, so zurückzudenken, die Fotos anzuschauen? Was macht es mit euch? Hey, also ich habe immer noch mega Emotionen. Also wir haben auch noch so kleine Videos und Fotos, die wir halt vor allem digital anschauen oder immer mal wieder irgendwie etwas kommt. Und wir kommen fast immer wieder so Tränen auf, weil es einfach wirklich mega ein schöner Tag war. Es war wirklich so emotional gewesen. Und ja, ich bin immer noch mega nah am Wasser, wenn wir das so anschauen. Ja. Es kommt nämlich nicht vor, dass es 2 Jahre zurück ist. Ja.